Tja, das waren 10 Sekunden. Sie haben natürlich was ganz anderes erwartet. Sie haben erwartet, dass der Mann sofort wieder anfängt mit Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri und so weiter und so weiter. Ihre Erwartungshaltung war so, dass da jetzt irgendwas passieren muss. Das, was Sie gerade gehört haben, war ein Zeitintervall von 10 Sekunden. Zeit, hat Einstein gesagt, Zeit ist das, was ich mit der Uhr messe. Das stimmt aber gar nicht. Diese 10 Sekunden eben, die waren ganz schön lang. Es ist schon ungewöhnlich, dass jemand vor der Kamera steht und 10 Sekunden lang einfach nur da steht und nichts macht. 10 Sekunden auf einer Bühne können für einen Schauspieler eine Katastrophe sein, weil er eigentlich ja gerne diesen ganzen Text loswerden will, den er gelernt hat. Also Zeit ist was ganz Merkwürdiges. Wir hatten ja in diversen Sendungen schon damit zu tun. Heute soll es mal um was ganz Spezielles gehen. Ich würde sagen, unter dem Credo Vernunft verwirrt Dogmatiker möchte ich heute gerne über das Thema sprechen, was ist Zeit in der speziellen Relativitätstheorie? Die spezielle Relativitätstheorie kürze ich jetzt ab mit SRT. Da kann ich mir das Schreiben ersparen, denn so viel Zeit habe ich nicht, dass ich das auch noch ausschreibe. Und die SRT unterscheidet sich ja von der ART. Also nicht ARD, sondern ART, der allgemeinen Relativitätstheorie. Die spezielle Relativitätstheorie ist das, was Einstein 1905 als die Elektrodynamik bewegter Körper verkauft hat. Also publiziert hat, nicht verkauft hat. Er hat sie publiziert. Worum ging es in der Arbeit? Es ging um die Frage, was passiert eigentlich mit unseren Grundbegriffen von Raum und Zeit, wenn wir uns in verschiedenen Bezugssystemen aufhalten? Also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Existenz, möchte ich fast sagen. Es gibt die ruhende Existenz, also keine Bewegung. Ne? Man selber ist in Ruhe. Im Vergleich dazu kann es ein bewegtes Bezugssystem geben, zum Beispiel die berühmt-berüchtigten Züge, Autos oder sonst irgendwas. Es gibt auch Bezugssysteme, die rotieren. Die sind dann also auch nicht offenbar gleichberechtigt, wenn man sich daran erinnert, wie man sich zum Beispiel auf einem Kettenkarussell fühlt, gleichberechtigt mit dem System der Ruhe. Oder mit einem Bezugssystem, das sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegt. Die spezielle Relativitätstheorie beschreibt Bezugssysteme, die sich mit konstanter Geschwindigkeit relativ zueinander bewegen. Solche Bezugssysteme nennt man Inertialsysteme. Das heißt, jemand, der sich mit konstanter Geschwindigkeit relativ zu einem anderen Bezugssystem bewegt, der merkt nichts davon, von seiner Trägheit in gewisser Weise. Er ist trägheitsfrei. Das heißt, die einzige Bewegung, die er feststellt, ist nun diese konstante Geschwindigkeit. Und nichts anderes beschreibt die Relativitätstheorie als die Relation, also die Beziehung von grundsätzlichen Größen zwischen diesen beiden Bezugssystemen. Und hier kommt es nämlich, hier kommt nämlich mein Credo, Vernunft verwirrt Dogmatiker. Die Relativitätstheorie beschreibt nur dann Raum und Zeit, wenn es mindestens 2 Bezugssysteme gibt. Ja? Wenn es nur eine Uhr gibt, also eine Armbanduhr und nur einen Ort gibt, also ein Bezugssystem gibt, dann macht die Relativitätstheorie gar keine Aussagen. Vergleicht man Uhren miteinander, die im gleichen Bezugssystem sind, also die sich mit der gleichen Geschwindigkeit v bewegen oder in Ruhe sind, dann macht die Relativitätstheorie die Aussage, beide Uhren gehen gleich. Keine Frage. Bewegt sich aber eine Uhr nun mit einer Geschwindigkeit v relativ zu einem ruhenden Bezugssystem, sind Sie noch da? Das ist nicht so einfach, ich weiß. Also nochmal, bewegt sich eine Uhr nun relativ zu einem anderen Bezugssystem, also relativ zu einer anderen Uhr, und man möchte diese beiden Uhren miteinander vergleichen, dann kommt die Relativitätstheorie ins Spiel. Und da kommt dann auch die Zeit ins Spiel. Da kommen dann so Sätze raus wie, bewegte Uhren gehen langsamer. Ja, wie? Die gehen langsamer. Die gehen doch nicht langsamer. Die bewegte Uhr geht doch nicht langsamer. Die macht doch nicht tick, tick, tick. Für denjenigen, der sie am Arm hat, wenn er so eine laute Uhr hätte, für den vergeht eine Sekunde ganz normal. Tick, tick, tick. Aber für denjenigen, der in einem anderen Bezugssystem diese Uhr beobachtet, die sich davon ihm wegbewegt, für den geht diese Uhr, die sich bewegt, langsamer. Woran liegt es? Das ist ganz einfach. Und schon sind wir wieder bei den Dogmatikern. Es gibt eine endliche Geschwindigkeit für die Ausbreitung von Wirkungen im Universum. Diese Geschwindigkeit nennt man Lichtgeschwindigkeit. Schneller als Lichtgeschwindigkeit breitet sich keine Wirkung im Universum aus. Möchte ich also als ruhendes Bezugssystem, also als ruhende Uhr, etwas darüber erfahren, wie schnell die Uhr in einem bewegten Bezugssystem geht, bin ich darauf angewiesen, dass diese Uhr sich mir irgendwie mitteilt. Ja? Das geht aber nur über Strahlung, elektromagnetische Strahlung, zum Beispiel den Lichtblitz. Ja? Dieser Lichtblitz, also die Wirkung, die mit dieser Uhr zusammenhängt, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Und das ist der Punkt. Zeit in der Relativitätstheorie, und zwar in der speziellen Relativitätstheorie, die sich mit Inertialsystemen beschäftigt, mit Bezugssystemen, die sich mit konstanter Geschwindigkeit relativ zueinander bewegen. Die Zeit ist eine relative Angabe, weil Gleichzeitigkeit eben davon abhängig ist, ob sich jemand bewegt oder nicht. Alles hängt nur daran, dass es in diesem Universum eine maximale Wirkungsausbreitungsgeschwindigkeit gibt. Ansonsten nichts. Das heißt also, je schneller ich eine Uhr bewege, relativ zu mir, umso langsamer muss diese Uhr gehen, gemäß der speziellen Relativitätstheorie. Es kommt noch was anderes hinzu, was übrigens der gleiche Effekt ist, nur jetzt nicht mehr mit Zeiten, sondern mit Längen. Bewegte Längen, also wenn ich zum Beispiel einen Stab hätte, und ich würde den in eine bestimmte Richtung bewegen, dann würde dieser Stab in Bewegungsrichtung für einen ruhenden Beobachter, wenn dieser Stab sich auf ihn zubewegt, dann wird diese Länge kürzer. Das nennt man Längenkontraktion. Also, bewegte Längen werden kürzer, bewegte Zeiten werden länger. So könnte man das sagen, bewegte Uhren werden länger. Und das ist ein interessanter Effekt, der da auftaucht. Denn Geschwindigkeit im ganz Allgemeinen ist ja nun Weg pro Zeit. Ja? Also ein Bruch. Jetzt könnte man sich ja überlegen, wir beschleunigen ein Lineal, auf dem auch nur eine Uhr befestigt ist, auf annähernd Lichtgeschwindigkeit. Was muss da gemäß der Relativitätstheorie dabei rauskommen für einen äußeren Beobachter? Was sieht denn der da? Nun, was sieht er? Er sieht, dass das Lineal selbst immer kürzer und kürzer und kürzer und kürzer wird. Also der Zähler des Bruchs wird immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Ja. Gleichzeitig sieht er, dass die Zeit, die in diesem System gemessen wird, auf dieser Uhr, immer länger und länger und länger und länger und länger und länger wird. Also der Nenner wird immer größer. Was macht denn nun ein Bruch, dessen Zähler immer kleiner und dessen Nenner immer größer wird? Der Bruch geht gegen Null. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen könnte, als massebehaftetes Teilchen, dann würde für einen weder Zeit vergehen, noch würde man Weg zurücklegen. Und das ist völlig in Übereinstimmung mit der Vorstellung, dass sich im Universum eine maximale Wirkungsausbreitungsgeschwindigkeit bemerkbar macht, in Form der Relativitätstheorie. Die Relativitätstheorie beschreibt fundamentale Kategorien des Daseins, wenn man das mal so ganz pathetisch ausdrücken will. Zeit ist also in der Relativitätstheorie immer eine relative Größe. Das große Problem, was sich hinter diesem Credo Vernunft verwirrt Dogmatiker verbirgt, ist nun, dass wir Menschen glauben, dass die Welt so aufgebaut sein müsste, dass sie unserer Anschauung von Raum und Zeit tatsächlich auch gehorcht. Nun ist das natürlich für uns schlecht möglich. Ja? Ich meine, wir haben Geschwindigkeiten, was können wir denn? Ein 100-Meter-Läufer, ja, der macht mal 100 Meter, wenn er schnell ist, in 10 Sekunden. Das sind aber keine großen Geschwindigkeiten. In 10 Sekunden läuft das Licht 10 mal 300.000 Kilometer. Das heißt, die Effekte, die mit der Ausbreitung von Wirkungen verbunden sind, die sind für unsere Anschauung, für unsere Erkenntnisfähigkeit, sind die direkt gar nicht bemerkbar. Wir erleben das nicht. Wir erleben nicht, dass ja eine bewegte Uhr von einem unserer Freunde zum Beispiel, der sich mit einer Geschwindigkeit von 150 Kilometer pro Stunde über die Autobahn bewegt, dass die sich nennenswert langsamer bewegen würde, die Uhr. Dass sie langsamer gehen würde, muss ich vorsichtig sein. Ne? Das bemerken wir nicht. Das sind unmessbare Phänomene. Die Relativitätstheorie, und in diesem Fall die spezielle Relativitätstheorie, ist das allererste Mal, dass uns eine Naturwissenschaft, die wir selbst betreiben, uns mit Ergebnissen konfrontiert, die unserer Anschauung nicht mehr zugänglich sind. Und nun sind Dogmatiker eben der Meinung, das könne gar nicht sein. Maximale Geschwindigkeiten können es nicht geben. Es müsse auch Überlichtgeschwindigkeit geben. Warum? Weil ich sie denken kann. Dann kann ich nur sagen, das könnt ihr vergessen. Aus der Tatsache, dass ich etwas denken kann, folgt noch lange nicht dessen Existenz. Das hat übrigens Kant gesagt. Also ich kann mir natürlich denken, dass ich 1000 Euro in der Hosentasche hätte, aber davon ist es noch lange nicht tatsächlich auch der Fall. Es muss im Gegenteil, damit es im Universum überhaupt zu einer kausalen Verbindung von Ereignissen kommen kann, immer eine maximale Wirkungsausbreitungsgeschwindigkeit geben. Sonst geht da gar nichts. Und deswegen ist das mit dem Zeitbegriff und auch mit dem Raumbegriff in der Relativitätstheorie immer dann, wenn man in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt, auf einmal so problematisch. Wir verstehen es nicht mehr. Auf einmal überlegt man sich, ja, meine Güte, also wenn sich etwas so schnell bewegt, man denke nur an die Expansion des Universums, da gibt es ja Galaxien, die extrem weit von uns entfernt sind und die Fluchtgeschwindigkeit dieser Galaxien, die ist ja knapp an der Lichtgeschwindigkeit und schon gibt es also Menschen, die der Meinung sind, ja, wenn die sich so schnell bewegen, dann vergeht ja bei denen keine Zeit mehr. Das ist Blödsinn. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass das Licht, was von diesen Galaxien kommt, rot verschoben ist. Das heißt, die Wellenlängen sind größer geworden. Die Uhr, die dort mit einer bestimmten Frequenz verbunden ist, ist einfach langsamer geworden. Was anderes sehen wir nicht. Aber dort am Ort der Galaxie selbst ist eine Sekunde, so sie also die gleiche Definition von einer Sekunde haben wie wir auf der Erde, eine Sekunde. Tick, tick, tick. Das ist gar nicht der Fall. Die Uhren da oben, die merken gar nichts davon, dass wir sie messen. Ja? Das ist der Punkt. Es gibt also in der Relativitätstheorie immer nur jeweils eine Uhr für jedes Bezugssystem. Es gibt keine allgemeine Uhr. Also man kann nicht demokratisch darüber abstimmen, wie viel Uhr es ist, wenn man mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich bewegt. Allerdings, wie gesagt, ist das ein Phänomen, was nur dann auftaucht, wenn man in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit ist. Also wenn die Geschwindigkeit des Bezugssystems in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, weshalb ich eigentlich diese Sendung diesmal mache, weil ich bin häufig angeschrieben worden, wie denn das sein könne, die Uhren müssten doch im Universum früher viel schneller oder viel langsamer gegangen sein und wie wir denn Zeit im Universum ausrechnen können. Ja, wo doch die Relativitätstheorie sagt, dass bewegte Uhren langsamer gehen. Es geht hier nicht um eine kosmische Uhr insgesamt. Es geht immer nur um die Uhren in einem jeweiligen Bezugssystem. Es ist alles nur dann relativ, wenn man Möglichkeiten hat des Vergleichs. Eine Uhr alleine ist für die Relativitätstheorie gar kein Thema, sondern es müssen immer zwei da sein. Also ich hoffe, das hat jetzt einigermaßen klar gemacht, dass Zeit in der speziellen Relativitätstheorie wirklich nichts anderes ist als das, was ich mit der Uhr messe. Mit der Uhr, die an meinem Arm oder in meinem Bezugssystem ist und sonst nichts. In diesem Sinne gilt Tick, Tick, Tick. Tick.